Von Christoph Johannes Weiß hören wir die Kammersinfonie Into the Uncertain. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Der gelbe Klang unter Leitung von Armando Merino. Thank you. Thank you. Armando Merino und das Ensemble Der gelbe Klang mit der Kammersinfonie Into the Uncertain von Christoph Johannes Weiß. Hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Der Pianist Nicholas Hodges interpretiert jetzt die Voces Abandonadas von Walter Zimmermann. Thank you.

Thank you. Nicholas Hodges in einer Einspielung von 2009 mit den Voces Abandonadas von Walter Zimmermann. Von Horst Lohse folgt nun der Zyklus Fischgesänge. Die Titel Nächtliches Bad, Hilfe für den Schwachen, Übermütige Fische, Turm der Fische, Eilige Rückkehr, Trauriges Ende und So tief geritzt. Hier eine Aufnahme mit Michael Herschel Rezitation und Gernot Hamrich Gitarre. Nächtliches Bad. Nicht nur der Ozean ist dem Mond verfallen. Dem Gezeitenwechsel untertan. Auch die beiden Fische bestaunen ehrfürchtig vor dem nachtschwarzen Hintergrund. Silbrig im Mondlicht glänzend, die eine Hälfte des Mondes, der sein Spielchen mit ihnen treibt. Unbeeindruckt wirbelt der Nachtfalter Schweigen auf, während die Fische mit offenen Mäulern die Nachtkühle genießen. Als mondsüchtig wären sie richtig zu beschreiben. Süchtige Fische also, dem zunehmenden Mond verfallen, kehren zurück ins Haus der Stille, in die Stille der Meerestiefe, um sich zu retten? Vermeidet die Brandung, der ihr nicht gewachsen seid. Taucht tiefer, damit ihr dem Vollmond entkommt, der auf seinen Auftritt lauert, um euch Fische seinem Rhythmus immer wieder und unendlich zu unterwerfen. Hilfe für den Schwachen. Lasst euch nicht täuschen, eifrige Betrachter. Da hilft nicht der eine dem anderen. Da hat der Stärkere den Schwächeren endlich unterworfen. Restlos besiegt. Trägt ihn jetzt für alle offensichtlich als Beute über Land. Schaut ihn genau an, den Sieger. Vergesst den Besiegten nicht. Schaut ihn noch genauer an. Hilfe! Hilfe für den Schwachen? Dass ich nicht lache, höchstens im Märchen. Im Märchen täuscht der Besiegte seine Schwäche nur vor, schindet er Sekunden, sich zu erholen, um später mit aller Kraft den Sieg davonzutragen. Nicht den Besiegten. Seine Augen schwimmen im Schweigen. Lasst euch nicht täuschen. Seine aufgerissenen Augen. Schließlich verraten. Übermütige Fische. Steckt nicht schon dieser gewisse Übermut der Fische darin, sich an Land zu bewegen, uns zu verunsichern? Sind wir im Wasser und die Fische an Land? Oder wollen uns diese übermütigen Fische täuschen mit ihrem Landgang? Zu allem Überfluss turnen sie, Artisten gleich. Neugierig gemacht drängt ein weiterer aus dem Fischleib heraus. Ähnlich Jonas. Möchte es am liebsten noch waghalsiger den anderen gleichtun, ohne vorher zu üben. Die Traurigkeit schon gepachtet. Das macht uns nicht heiter, weil wir die Endlichkeit ahnen, überzeugt davon sind. Lassen Sie weiter turnen, stören Sie nicht. Könnten Ihnen Tipps geben, um Ihre Fertigkeiten augenblickslang zu verbessern. Doch wer fragt uns schon? Vertragen die Luft nicht, von der wir leben. Lassen uns nicht locken, blindlings ins Wasser zu steigen, bleiben an Land. Auch im Schlaf. Im Schlaf sagen wir die Abfahrtszeiten der Züge auswendig auf. Die Griffe des Handkoffers fest in schweißfeuchter Hand. Turm der Fische. Thank you. scheinbar bewegungslos, weit aus dem Wasser. Wollen den Himmel ankratzen. Nach unsichtbaren Sternen schnappen. Schlagen dem Meereshorizont ein Schnippchen. Einer möchte den anderen übertrumpfen, höher hinausrecken. Merken erst jetzt, was sie nur gemeinsam erreichen können. Der Lernprozess dauert. Doch die benötigte Zeit? Zeit steht nie zur Verfügung. Ein Spiegelbild. Ohne Frage. Dicht aneinander hochgedrängt, dem Himmel immer näher, wird der Turm, kaum dass wir wegschauen, in sich zusammenstürzen. Sich zusammenstürzen müssen. Drehe dich nicht um. Wenn die Luft ausgeht, die Kiemen trocknen und der Schleim auf den Schuppen, können wir das Happy End solcher Geschichten mit lächelnden Helden vergessen, in all ihrer Stummheit schweigend in die unendliche Stille hinüberretten. Eilige Rückkehr. Was zu vermuten wäre, wir schon vermutet haben von Anfang an, ohne rechthaberisch erscheinen zu wollen. Können nur hoffen, dass er es noch rechtzeitig schafft, das rettende Wasser zu erreichen. Nach diesem Ausflug staunt die Eule über die Kühnheit fliegender Fische. Flugfische, Luftschiffer, Vagabunden. So etwas hat sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen, noch nicht erlebt. Unbeeindruckt der Fisch. Die letzten Meter Luftlinie muss er noch überleben, um zu leben. Dann kann er leben. Im fließenden Wasser stehend, über die eigene Kühnheit ein Fischleben lang nachzudenken, seinen Enkeln davon zu erzählen, die seiner Geschichte »Es war einmal« voranstellen werden. Das jedenfalls ist heute schon sicher. Trauriges Ende. Thank you. Damit war nicht zu rechnen. Aufgespießt. Überblickt das ganze Elend. Mit Bussardaugen im trüben Restlicht des Tages. Einer hat sich ins Wasser gestürzt. Kann dieses unrühmliche Ende nicht ertragen. Anderen geht es ähnlich. Alles Getier hat sich versammelt. Da bleibt kein Auge trocken in der heißesten Stunde des Tages. Eine Schnecke kann den Blick des toten Fisches nicht länger ertragen. Möchte alles hinwerfen. Sogar ihr eigenes Haus zerstören. Auch uns bleibt dieser Blick tief eingeritzt in die Radierplatte. Noch lange nicht ausradierbar im Gedächtnis. Möchten den Fisch bitten, die Lider zu schließen. Den schlaflosen Eindruck wegzuwischen. Eine Unmöglichkeit, was uns bekannt war. Trotzdem arbeiten wir an der Formulierung dieser Bitte und feilen immer noch an Sätzen, an einzelnen Worten, nächtelang. So tief geritzt. Den Fisch hätte ich so tief in die Platte geritzt, bis das Grundwasser erreicht. Der Fisch Grund gehabt hätte zu überleben, sein Leben nicht leichtfertig wegzuwerfen. Lachend dann der Fisch, verschmitzt lächelnd über unser Geheimnis. Ich musste ihm schwören, er musste nicht schwören, nicht leichtsinnig Worte auszuplaudern, in Ohren so groß, so unendlich weit wie der Ozean. Und niemand Grund haben würde, das Lachen des Fisches anzuzweifeln, zu zweifeln, zweifeln, zu zweifeln. Michael Herschel als Rezitator und Gernot Hamrich an der Gitarre mit den Fischgesängen von Horst Lohse. Unser Concerto Bavarese geht zu Ende mit dem Polarity Percussion Ensemble. Wir hören Esposizione Nero e Bianco von Toni Völker. Thank you.

Mit dem Stück Espositione Nero e Bianco von Toni Völker ging unser heutiges Concerto Bavarese zu Ende. Gespielt hat das Polarity Percussion Ensemble. Das sind Bassam Abdul Salam, Dirk Rotbrust, Adam Weismann und André Wolf. Wir hörten sie in einer Aufnahme von 1995.